Abschied. Wenn das Eisen mich mäht, wenn mein Atem vergeht, soll stumm unterm Rasen mich breiten. Lasst das Wortegespiel, es war kein Held, der da fiel, war ein Opfer vergangener Zeiten. Es war einer, der nie nach Völkermord schrie, war ein Bürger kommender Zeiten. Wenn das Eisen mich mäht, wenn mein Atem vergeht, soll stumm unterm Rasen mich breiten. Es war einer, der nie nach Völkermord schrie, war ein Bürger kommender Zeiten. Wenn das Eisen mich mäht, wenn mein Atem vergeht, soll stumm unterm Rasen mich breiten.